Wir tun benannte Unterricht, Sondergesandte des Präsidenten und der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit der Republik Namibia und ihre Begleitung legten am 24. Juni an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansur der Blumenstrauß nieder und verbeugten sich davor. Sie sind an demselben Tag mit einer Maschine in Pyongyang eingetroffen.